weinen Sie nicht. Die gehen nur baden, in einer Stunde werden sie sich wiedersehen. Da schrie ich noch meiner Frau und meinen Kindern ungarisch nach und bin wieder zu meiner Gruppe zurückgegangen. Nie habe ich sie mehr gesehen. In dieser Sekunde war ich sogar in der Seele dankbar dem Dr. Capesius. Ich dachte, er wollte mir etwas Gutes tun. Nur später habe ich erfahren, was das bedeutet hat, Zwillingskinder dem Dr. Mengele in der Hand zu geben zu seinen Experimenten. Und ich habe auch die Erklärung gefunden, warum der Dr. Mengele nicht gemerkt hat, dass es Zwillingskinder sind. Er hat es ja wahrscheinlich gemerkt. Er hat ein gutes Auge dafür gehabt. Nur er hat sich nur mit eineige Zwillinge beschäftigt. Und meine Zwillingskinder waren zweieige, waren sich auch nicht ähnlich. Nun, die Leute wurden aussortiert, auf die Autos verlegt und dann kam die zweite Seite der Operation. Da waren in den Waggonen immer eine Nummer von Leuten, die man nicht bewegen konnte, von den Waggonen herauszusteigen. Also erst sind dort die Unterscharführer, haben es versucht auf eine härtere Weise. Und die, welche mit Stockschlägen nicht herauszukriegen waren, das bedeutet die Toten, die Todkranken, die auf Stockschläge nicht mehr reagierten, und Krüppeln, verkrüppelte Leute, die sich nicht bewegen konnten. Dann wurden wir von der SS in die Waggone hereingetrieben und müssten diese Leute von den Waggonen herausziehen. Und gewöhnlich, wenn der Transport die Masse oder in die Gaskammern verschickt wurde oder der kleine Rest in das Lager. Und dann, wenn die Rampe sozusagen frei war, hatten wir uns zu befassen mit dem, was in dem Waggon an den Leuten übrig blieb. Die Arbeit war ziemlich für die SS auch unangenehm. Die Waggone waren oft, da war manchmal bis zu 10% Tote in manchen Waggonen, die mehrere Tage schon dort waren oder Schwerkranke. Die hygienischen Verhältnisse in den Waggonen waren manchmal sehr schwierig, was den SS-Leuten nicht sehr gut passte unter die Nase. Und die Arbeit wurde mit Stockschlägen sehr schnell befördert. Das bedeutet, dass einen Kranken konnte nur ein Häftling schleppen. Wir hätten oft müssten schleppen die Kranken auf einer Distanz bis zu 500 Meter bei Händen oder auf Decken oder wie es eben gegangen ist, bis zu den Lastautos und dann mit angefördert mit Stockhieben hatten wir die Kranken auf das Lastauto befördert und mit den Toten zusammen ist das letzte Lastauto dann weggefahren. Die Kinder und die alten Leute, was nicht gehen konnten, ist der Kippe reingefahren, die sind aufgeladen geworden auf den Kippe. Und nachher, wenn er zurückgekommen ist, der Fahrer, wie der Namen kann ich nicht sagen, hat er gesagt, die sind schon schnell fertig. Weil die hat man selten nach dem Krematorium, es waren Fälle, dass wir selber müssten mitfahren. Ein Beispiel, es kam aus Lettland, 1943. Das war zu Winter zu. Da sind wir an die Waggons ran und wir wollten die Türen aufmachen. Und da ist der Gestank rausgekommen, so wie es ja die Pest da drin gewesen. Da ist Mengele rumgelaufen und hat gesagt, alle SS zurückziehen. Da haben wir die Waggons aufgemacht. Da waren die unterwegs, keiner kannte ja damals von denen reden. Das waren noch etliche, was noch etwas geatmet haben. Da waren die, wie man sagt, ganz Leichen schon. Muselmänner. Und da hat er alle SS zurückziehen müssen, weil der Gestank war so groß, dass wir auch selber nicht reingehen konnten. Die sind direkt verladen geworden auf die Wagen und gleich ins Krematorium, das heißt den Graben bei Krematorium 3, abgeladen geworden. Direkt auf den Graben geschüttet. Diese Prozedur hatte sich wiederholt, manchmal in einer Nacht 5 bis 6 Mal, manchmal bloß einmal. Das bedeutet, es waren Nächte, wo wir gesehen haben, anzukommen an die 10.000, vielleicht 7.000, vielleicht 5.000 Leute, manchmal nur 700 oder 800 Leute.